NDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir schon wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie schnell das immer geht, ne? So ein Tag, eine Nacht, dann ist schon wieder 1 Uhr nachts und wir sind hier alle zusammen. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute 0800 220 50 50. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was, oder ihr mailt domian@wdr.de. Und dann können wir uns unter Umständen auch unterhalten. So, die erste Anruferin heute Nacht ist Helga. Helga ist 71. Liebe Helga, hallo. Hallo Jürgen. Hallo. So, ich freue mich, dass du da bist. Ja, danke schön. Was ist denn dein Thema? Mein Thema ist, meine Tochter ist im November an einer Gehirnblutung innerhalb von Sekunden gestorben. Das tut mir aber sehr leid. Ja, also es ist immer noch nicht zu begreifen. Wie alt ist deine Tochter geworden? 48. 48, was ja kein Alter ist. Nee, auf keinen Fall. Innerhalb so kurzer Zeit ist sie gestorben? Ja, sie ist, also ich kann dir jetzt mal kurz erklären, wie es passiert ist. Also sie ist auf dem Freitag gewesen, sie ist von der Arbeit gekommen und hat also über Kopfschmerzen geklagt, aber da denkt man ja an so etwas nicht. Mhm. Und dann sagt sie, Mama, hast du vielleicht noch Tabletten? Dann habe ich ihr Tabletten gegeben und da hat sie sich hingelegt, ist dann gegen Abend zu ihrem Freund gefahren und ist bei seinen Eltern unten noch gewesen. Die haben noch ein bisschen Kaffee getrunken und so und anschließend ist sie nach oben gegangen und dann fasst sie sich an den Kopf und sagt, oh, ich habe Kopfschmerzen, ich könnte sterben. Und im nächsten Moment kippt sie um und ist einfach tot. Und dann hat ihr Freund versucht, sie wiederzubeleben. Die haben dann den Notarzt angerufen. Man wusste ja auch gar nicht, was es war. Man nein, überhaupt nicht. Wahrscheinlich ratlos zunächst. Ja, und der Arzt am Telefon hat dann gesagt, dass er eine Herzmassage machen soll. Dann ist sie auch wieder angefangen zu atmen. Mhm. Und also innerhalb von 5 Minuten waren die auch da. Und auf jeden Fall ist dann alles gemacht worden und wir sind dann zu denen gefahren und dann hat die Ärztin zu uns gesagt, also so wie es aussieht, hat sie wohl ein Aneurysma im Kopf, das geplatzt ist. Mhm. Und sie könnte uns aber keine große Hoffnung machen. Mhm. Und wenn man so etwas hört, dann kannst du dir vorstellen, ja, da bricht ja eigentlich in einem alles zusammen. Ja. Das ist aber dann ganz dann ist deine Tochter noch ins Krankenhaus gekommen? Ja, die ist ins Krankenhaus gekommen und da hat uns der Arzt dann auch gesagt, also sie ist ins, der Kopf ist geröntgt worden und die haben gesagt, die Schwellung ist so groß und das Blut hat sich so im Gehirn verteilt, dass sie uns keine große Hoffnung mehr machen könnten. Mhm. Und sie ist auch gar nicht mehr zu Bewusstsein gekommen? Nein. Nach wie vielen Stunden ist sie dann verstorben? Nach drei Tagen. Also sie ist an den Maschinen gewesen und weil sie ja erst 48 ist, haben sie ja gedacht, eventuell, dass man dann Organe spendet. Mhm. Aber wir haben ein Enkelkind, das 18 Jahre alt ist und die musste das dann entscheiden. Mhm. Und die konnte sich halt nicht dafür entscheiden, dass ihre Mama die Organe spendet. Und ich kann es auch verstehen. Ja, und deine Tochter hatte darüber nicht verfügt. Nein, nichts. Und, das heißt, ihr musstet dann entscheiden, dass die Maschinen abgestellt werden? Ja, also so lange wurde sie beatmet und sie wurde auch mit Medikamenten versorgt, mhm, was uns eigentlich erst ein bisschen erschüttert hat, denn auf einmal wurde sie vollgepumpt mit Medikamenten. Mhm. Und dann kam aber raus, dass sie das gemacht haben, eventuell wegen einer Organspende. Mhm. Wie lange hat es dann gedauert, bis sie verstorben ist, nachdem man die Apparate abgeschaltet hat? Also die Ärztin hat uns gefragt, ob wir spenden wollen oder ob Chiara spenden wollte. Und dann hat Chiara gesagt, nein, möchte sie nicht. Und dann sagt sie, okay, dann machen wir Nägel mit Köpfen, dann stellen wir alles ab. Also so knallhart wurde einem das dann gesagt. Und wart ihr dabei, als es abgestellt wurde? Ja, ja. Und dann hat sie aber noch 6 Stunden hat sie dann gelebt. Hm. Also ihr wart die 6 Stunden sicher bei ihr? Absolut. Mhm. Hast du den Eindruck gehabt, dass sie sich in diesen 6 Stunden hat sehr quälen müssen? Nein, überhaupt nicht. Sie hat ein total entspanntes Gesicht gehabt und sie war warm und also es sah eigentlich so aus, als wenn sie schläft und sie war entspannt. Das kann man wirklich wohl sagen. Das heißt, sie ist friedlich eingeschlafen. Absolut, ja. Wer war dabei? Du warst dabei, die Tochter war dabei. Also der Freund, die Tochter, meine andere Tochter aus Amerika ist dann noch gekommen. Mhm. Und wir waren alle dabei, als sie dann friedlich eingeschlafen ist, sozusagen. Ja. Du hast 2 Kinder. Nein, ich habe 4. 4 Kinder. Mhm. Ja. Dennoch ist es ja, das sagen ja alle Menschen, die das erleben müssen, etwas ganz unglaublich Erschütterndes, wenn man das Kind vorher sterben sieht, als Mutter. Absolut. Also ich komme da auch im Grunde genommen gar nicht mit klar. Also man hat immer wieder so die Gedanken, irgendwann müsste sie ja um die Ecke kommen. Und es kann doch nicht sein, dass man sie gar nicht wieder sieht. Also das ist schon ein ganz fürchterlicher Zustand im Moment. Wenn 4 Kinder insgesamt da sind, beziehungsweise da waren, dann bist du gut eingebettet in die Familie. Absolut. Das heißt, also du hast die Möglichkeit, viel zu sprechen und euch auszutauschen. Ja, das auf jeden Fall. Wer kümmert sich jetzt um die Enkelin? Gut, die ist 18 Jahre, aber trotzdem, wer kümmert sich so um sie? Also meine Tochter wohnte vorne im Haus und wir wohnen hinten im Haus. Mhm. Und die ist gut versorgt bei ihrer Oma und ihrem Opa. Also da. Also bei euch? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also sie wohnt weiter in der Wohnung und... Im November ist das alles passiert, hast du gesagt. Ja. Wie hat denn ihre Tochter, also deine Enkelin, das so bis heute verarbeitet? Also meine Enkelin hat das, glaube ich, noch gar nicht so richtig verarbeitet, weil sie gar nicht darüber redet. Sie will auch nicht so gerne ans Grab gehen. Mhm. Sie kann es einfach noch gar nicht begreifen, dass ihre Mama nicht mehr da ist. Mhm. Also es ist ganz... ganz furchtbar. Wie ist das bei dir oder bei deinem Mann? Könnt ihr gut ins Grab gehen? Ja, wir können ans Grab gehen, auf jeden Fall. Ja. Sie ist im Friedwald beerdigt worden und das ist doch eine schöne Sache, dass man da so mit sich allein ist. Man hat nicht die ganzen anderen Toten, obwohl da ja auch sehr viel beerdigt wird sozusagen, aber da sind kleine Schildchen am Baum und das ist einfach schöner. Man merkt es nicht so wie auf einem großen Friedhof. Nein, auf jeden Fall. Du warst deine Tochter, wie du es ja schon jetzt einige Male gesagt hast, wirklich noch sehr jung, mit 48 Jahren. Ja. Dennoch, gab es bei ihr in ihrem Leben das Thema Tod? Nee, da hat man gar nicht drüber geredet, weil sie hatte auch im Februar hat sie ihren Motorradführerschein gemacht, hat sich ein Motorrad gekauft und haben im letzten Jahr so tolle Motorradtouren gemacht. Sie war so voller Leben und dass sie dann von einem Moment zum anderen aus dem Leben gerissen wurde, das ist eigentlich unvorstellbar. Das kann man gar nicht begreifen. Nein, das kann man noch nicht begreifen. Nee. Das ist nicht real. Ich glaube, da braucht man als Angehöriger ganz lange für, bevor man diese Realität überhaupt handfest begreifen kann. Ja, das ist wirklich wahr. Also furchtbar. Du sagst, sie hat einen Motorradführerschein gemacht und ist Motorrad gefahren. Ja. Da kann man ja nur froh sein, dass das nicht während einer Motorradfahrt passiert ist. Ja, das haben wir auch so manches Mal, haben wir darüber geredet und haben gesagt, oh mein Gott, wenn das passiert wäre, wäre vielleicht noch jemand anderen mit in den Tod reißen können oder was, weiß der Teufel. Ne? Also, hatte deine Tochter eigentlich irgendwie Beschwerden, so die Monate vorher? Irgendwas, wo man so im Nachhinein jetzt denkt, aha, vielleicht waren das die ersten Anzeichen? Ja, sie hatte hin und wieder hatte sie Kopfschmerzen, hat sich dann hingelegt. Also das war schon da, aber wer denkt denn da dran? Mhm. Kein Mensch denkt da dran. Sonst war sie gesund? Sonst war sie kerngesund, sie ist nie krank gewesen. Also ist eine gute Arbeitnehmerin gewesen. Dann ist es wirklich Schicksal und das hätte man gar nicht vorher durch Untersuchungen herauskriegen können. Das wäre gar nicht gegangen. Nein. Wie habt ihr ihre Beerdigung gestaltet? Ja, das war auch ganz furchtbar. Also wir haben, sie hat ja nie darüber geredet, aber sie ist sehr gerne in der Natur gewesen, hat einen Garten gehabt und sie war eigentlich, so wie das Wetter gut war, war sie in ihrem Garten. Mhm. Und wir haben wohl ich weiß nicht, vor Jahren mal drüber geredet. Da sagte, auf dem Friedhof würde sie nie liegen wollen. Mhm. Und dann gab es ja diesen Friedwald hier bei uns in der Nähe, mhm, und haben uns da mal erkundigt und haben uns das angeguckt und haben gedacht, das wäre es, mhm, was sie gewollt hätte. Und, mhm, genauso haben wir es auch gestaltet. Und die Beerdigungsfeier, gab es einen Pastor oder einen Prediger? Nein, es gab einen Prediger, mhm, und der ist ja zu uns gekommen und dann sind wir ihr Leben so durchgegangen und er hat eine ganz tolle Rede gehalten und es waren so schrecklich viele Menschen da, also es war gar nicht, der Raum war gar nicht groß genug und, mhm, also es war schon sehr schön, muss ich sagen. Und dann diese Beisetzung im Friedwald, das war auch toll. Also, aber das Schlimme ist ja immer, dass man nach all dem, ich sag's mal, Trubel oder nach der Ablenkung, wenn, ja, man dann alleine ist. Irgendwann kommt der Moment, wo man, ja, dann alleine ist. Und dann ist es ganz schlimm. Das ist richtig furchtbar. Mhm. Und das ist auch jedes Mal, wenn ich wieder dahin gehe und sie besuche im Friedwald, das, mhm, ist, dann kann man gar nicht an sich halten. Also das ist schon traurig, eine traurige Sache. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Man hofft es ja, aber man weiß es ja, mhm, nicht so richtig. Mhm. Also ich meine immer, sie wäre noch bei mir. So ist das. Mhm. Also, Helga, das tut mir sehr, sehr, sehr leid für dich und eure Familie. Für dich und deinen Mann und den, ja, Rest der Familie. Aber, ja, es gibt ja fast so ein Vermächtnis, nämlich dass ihr euch auch jetzt gut um die Enkelin kümmern sollt. Ja, auf jeden Fall. Das, ja, ist ja schon eine wichtige Aufgabe. Ja. Sie, das wird stimmt die, allerdings. Sie ist zwar schon 18, aber ich glaube, dass sie sehr glücklich ist, wenn sie euren Rückhalt und eure Hilfe hat. Ja, auf jeden Fall. Also das ist mein erstes, mhm, Enkelkind gewesen und die hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Mhm. Das, mhm, ist ja sowieso. Liebe, ja, Helga, darf ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Ja, gerne. Gerne. Das ist heute, mhm, Nacht die Claudia. Claudia, ja, wird dich gleich zurückrufen. Ja, danke. Ich wünsche dir und euch viel Kraft für die nächste Zeit und alles Gute und Zuversicht und Stärke. Vielen Dank, Jürgen. Auf Wiederhören. Dankeschön fürs Gespräch. Sehr, sehr gerne. Alles Gute. Auf Wiederhören. Danke, tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist der Simon. Simon ist 24. Guten Morgen, Simon. Hallo. Hallo, Simon. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich schwerst krank bin. Ich habe einen sehr schlimmen Hirntumor in meinem Rückenmark und werde nicht mehr lange leben. Du hast einen Gehirntumor im Rückenmark? Nennt man das dann Gehirntumor? Ja, das ist ein Glioblastom und diese Glias sind das Stützgewebe an den Nervenzellen und das kann jede Nervenzelle befallen. Ich habe es eben im Rückenmark. Du bist erst 24. Ich bin 24, ja. Seit wann hast du diesen Tumor? Also seit wann kann ich das nicht genau sagen, aber vor einem Jahr hatte ich die Operation gehabt. Achso, da ist es auffällig geworden vor einem Jahr und dann operiert worden. Genau, wie wurde das. Wie hat sich das bemerkbar gemacht damals? Durch diverse Ausfälle. Mhm. Also ich hätte unter der Dusche nicht mehr gespürt, keine Temperatur mehr wahrgenommen, mhm, und habe mich verbrannt, weil ich es auf einer Körperhälfte nicht mehr wahrnehmen kann. Da ist man ja, du bist ein junger Typ von 23 und wenn sowas passiert, ist man ja wahrscheinlich erstmal völlig irritiert und denkt, was ist denn nun los? Ich merke das gar nicht mehr. Da denkt man ja gar nicht an das Schlimmste. Was hast du zuerst gedacht? Ja, ich war beim Hausarzt und er meint, das wäre ein eingeklemmter Nerv. Ja, sowas würde ich auch denken dann, genau. Und bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass man das relativ schnell wieder irgendwie beheben kann. Und dann hat er mir Schmerzmittel gegeben, hat gesagt, wenn es nicht besser wird, soll ich wiederkommen. Mhm. Bis ich dann eines Nachts nicht schlafen konnte, weil das Brennen in meinem Bein irre stark geworden ist und, mhm, ich Lähmungen hatte und alle möglichen Sachen. Ich hatte gedacht, ich habe einen Schlaganfall. Und, mhm, habe ich einen Notarzt geholt und die haben mich mit ins Krankenhaus genommen. Mhm. Da wurde ich dann 2 Wochen lang durchgecheckt und dann hat man eben beim MRT eben festgestellt, dass da dieser Krebs vom Rückenmark sitzt. Als du das gehört hast, was hast du da empfunden? Ich war irgendwie froh. Du warst froh? Ja, ich war auf irgendeine Art und Weise war ich erleichtert, weil ich endlich wusste, was was los war. Ich war vorher in der Psychiatrie gewesen und ach so. Weil ich gedacht habe, so dass das vielleicht von der Psyche kommt. Mhm. Aber das kam ja dadurch, dass eben zu viel Druck auf dem Stammhirn war. Okay, das kann ich dann in dem Zusammenhang verstehen, dass du vielleicht im ersten Moment froh warst, aber als dir dann nach einer gewissen Zeit klar wurde, was das für eine Erkrankung ist, hat sich das doch bestimmt verändert, dein Gefühl dazu, oder? Ich weiß nicht, ob ich noch Gefühle habe. Also ich bin von den Schmerzen so geplagt, dass ich mich kaum bewegen kann. Also erzählen wir es nochmal grob weiter. Du bist dann operiert worden? Dann gab es Strahlen und Chemotherapie. Und bis heute bist du aber nicht nochmal operiert worden? Nein, das lasse ich auch nicht zu. Wie weit ist die Erkrankung denn jetzt fortgeschritten? Du hast es gerade schon angedeutet, aber vielleicht sagst du es nochmal ausführlicher. Also gesagt hat mir das kein Arzt, aber ich habe selber auf den Bildern gesehen. Und der Krebs hat das Rückenmark schon so an den Rand gedrückt, dass es keinen Platz mehr gibt. Das heißt, wenn er jetzt, der ist zum Glück ist er stehen geblieben. Im Moment wächst es nicht. Aber der ist halt schon so weit fortgeschritten, dass eigentlich war ich kurz vorm Sterben. Und die haben das machen müssen, um mir das Leben zu retten. Aber man kann aber im Nachhinein bin ich eigentlich, ich weiß nicht, ob ich dankbar dafür bin, dass ich noch am Leben bin. Weil du so starke Schmerzen hast? Ja, vor allem, die kann man auch nicht betäuben. Mhm. Also ich nehme die stärksten Schmerzmittel, die es gibt. Das heißt, du bist da schon gut medizinisch versorgt, aber es hilft nicht. Ja, das Opium, das hilft halt nur gegen körperliche Schmerzen, aber nicht gegen Nervenschmerzen. Mhm. Musst du immer im Bett liegen? Nein, ich kann mich zum Glück wieder einigermaßen bewegen. Aber das auch nur, wenn ich wirklich die Zähne zusammenbeiße. Dann. Das heißt, jetzt während wir beide telefonieren, sitzt du oder liegst du im Bett? Ich liege auf der Couch. Ja, und hast auch jetzt in diesem Moment Schmerzen? Ja. Wer betreut dich? Meine Eltern. Das heißt, du lebst zu Hause bei deinen Eltern noch? Ja. Aber ich würde gerne mit meiner Freundin zusammen wohnen. Geht das nicht? Nein, das geht nicht. Sie wohnt 500 Kilometer von mir entfernt. Ach du je. Wie lange kennst du deine Freundin schon? Schon seitdem ich 18 bin seit. Ach so, also schon eine ältere, längere Beziehung. Beziehung kann man das nicht nennen. Warum nicht? Ich habe sie vor einem Jahr das letzte Mal gesehen. Oder schon länger her. Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, warum kommt sie dich denn nicht besuchen? Ich weiß es nicht. Das ist auch das, was mich einfach so fertig macht. Telefoniert ihr denn? Ja. Aber sie ist halt selber auch nicht ganz ohne so. Sie ist nicht ganz selber ohne was? Ohne Krankheiten so. Sie hat so Borderline und multiple Persönlichkeitsstörungen und hast du die Vermutung? Völlig zerschnittene Arme und Epilepsie und keine Ahnung, durch ihre ganzen Drogengeschichten ist sie ja auch körperlich ziemlich am Ende. Sie hat so eine Schilddrüsenerkrankung. Hast du auch den Gedanken, dass sie vielleicht dich nicht besuchen kommt, weil sie dein Leid nicht aushält und sehen möchte? Ja. Das kann gut sein. Nochmal zurückzukommen auf die Erkrankung. Ist das jetzt definitiv so, dass man nichts mehr machen kann? Nein, man kann nichts mehr machen. Man kann nur versuchen, eben mehr die Schmerzen zu nehmen. Bist du in einer Palliativbetreuung? Ja. Da kommen immer Ärzte zu mir. Das ist eine ambulante Betreuung? Ja. Ja. Hat irgendein Arzt dir eine Prognose gesagt, wie lange du noch lebst? Nein, das hat mir nie ein Arzt gesagt. Hast du es mal gesagt? Das ist aber auch nicht möglich. Ja, es ist nicht möglich. Aber so grob, manchmal können die ja schon so. Nein, das kann man bei dem Krebs nicht sagen. Der ist extremst unvorhersehbar, dieser Krebs. Der wuchert einfach. Normalerweise kommt er halt im Hirn und dann gibt es halt so epileptische Anfälle und Sprachausfälle und solche Sachen und drückt dann halt das Gehirn immer weiter an die Wand, solange bis dann eben das Sprechen Licht ausgeht. Das Sprechen geht ja noch ganz gut. Kannst du? Ja, ich hab's ja auch im Mark, nicht im Kopf. Ja, ja. Kannst du sehen, kannst du auch, ganz normal. Ja. Mhm. Hast du Angst vor dem, was jetzt weiter auf dich zukommt? Aber hallo. Mhm. Ich meine, mir hat die Ärztin gesagt, dass ich, wenn das wächst, dann werde ich gelähmt. Mhm. Komplett. Ich werde nur noch meinen Kopf bewegen können. Und dann kommt das eben zu Ausfällen meiner Organe oder Lunge oder Herz. Mhm. Gibt es dafür Pläne, dass du dann vielleicht in ein Krankenhaus auf eine Palliativstation gehst? Auf gar keinen Fall. Du möchtest zu Hause bleiben? Ich möchte zu Hause bleiben und ich möchte auch gerne in Würde sterben, aber das ist leider nicht möglich. Denn es gibt keine aktive Sterbehilfe in Deutschland. Nein. Deswegen werde ich das selber machen müssen. Du überlegst dir, das Leben zu nehmen? Nee, natürlich. Ich werde das nicht bis zum Ende durchmachen. Ich hab das selber gesehen bei Menschen, die dann so sterben. Und nur ist das ja nicht die können so das dann, die können das nicht mehr selbst entscheiden. Ja, ich weiß. Also, wenn die dann da liegen, so. Ja, das Problem ist mir bewusst, ja. Aber solange ich mich noch bewegen kann, möchte ich eben dieses Recht auch noch an. Aber so einfach stirbt man ja auch nicht durch die eigene Hand. Wie planst du es denn zu machen? Ja, ich denke vielleicht im Auto, aber das wäre auch nicht schön. Oder vielleicht draußen irgendwo im Wald. Du bist noch so flexibel, du könntest jetzt auch noch rausgehen oder mit dem Auto irgendwo hinfahren. Naja, fahren nicht. Mit einem Automatikauto vielleicht, aber ich bin ja auf einer Seite gelähmt, ne? Mhm. Also, naja, richtig gelähmt ist das nicht. Es ist halt wie ein permanenter Krampfzustand. Ich kann halt dagegen ankämpfen. Aber das sind ja jetzt nur ganz vage Überlegungen. Konkret sind die ja noch nicht. Irgendwie in den Wald fahren, das reicht ja auch noch nicht aus. Ja, vielleicht gebe ich mir auch einfach eine Überdosis. Wissen deine Eltern das, dass du das so beenden möchtest? Ja, aber die sagen mir, dass sie nichts darüber hören wollen. Mhm. Und ich kann auch mit sonst niemandem sprechen, ich habe keine Freunde. Mhm. Ja, und selbst wenn es Vertraute gäbe, ist das natürlich ein ausgesprochen schwieriges Thema, darüber zu sprechen. Viele Angehörige wollen ja den Schwerkranken halten und ihn unterstützen und schrecken davor zurück, mit ihm darüber zu sprechen, wie er sich das Leben nehmen könnte. Ja, nur es geht nur bis zu einem bestimmten Punkt. Dann kann ich es einfach nicht mehr selbst entscheiden und das wird dann auch niemand für mich entscheiden. Die werden mich am Leben halten, so lange wie sie können, aber das möchte ich nicht. Hast du für dich diesen Punkt definiert, ab wann du sagst, jetzt geht es nicht mehr, jetzt will ich nicht mehr leben? Naja, wenn ich dann anfange, lahm zu werden. Mhm. Ich hoffe, das geht nicht so schnell. Aber so wie das die Bilder gesagt haben, geht das sehr schnell. Also es könnten Wochen oder Tage, Monate, ich weiß es nicht. Du hast vorhin so eine Anmerkung gemacht, wäre es dir lieber gewesen, du wärst beispielsweise bei der Operation gestorben? Ja. Ja? Ja, eindeutig. Das Erste, was ich gesehen habe, als ich aufgewacht bin in der Intensivstation, da lag ein Mann neben mir und eine Frau. Ja, seine Frau stand neben ihm und hat die Krankenschwester gefragt, warum er nicht sprechen würde, und sie hat gesagt, er wird nie wieder sprechen. Hm. Ich möchte nicht, dass das mit mir auch so passiert. Gibt es etwas im Moment, was dich noch freut am Leben? Ja, das sind meine Tiere. Was meine Meerschweinchen. Ah, du hast Meerschweinchen. Wie viel? Ja, 2 Stück und ein Hund. Und da kannst du dich noch natürlich noch soweit es möglich ist, drum kümmern. Ein bisschen. Ein bisschen. Das mit dem Hund ist nicht so einfach. Ja, verstehe. Denn ich bin schon nach wenigen 100 Metern völlig fix und fertig. Simon, gehen dir manchmal Gedanken durch den Kopf, Ich möchte mal auf dein Alter zurückkommen, dass du mit dem Schicksal haderst, dass du denkst, warum muss ich so früh so krank sein und vielleicht sterben? Nochmal bitte, das habe ich nicht verstanden. Ich habe gefragt, ob du manchmal so mit deinem Schicksal haderst, dass du dir die Frage stellst, warum muss ich so jung, so krank sein und eventuell sterben? Nein, das ist einfach Pech. Das heißt, du nimmst es so an, wie es ist jetzt. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Und ich habe eben den Beitrag eben vorher gehört, mit dem Leben danach. So, ich hoffe nicht, dass das so ist, wie sich das die Buddhisten zum Beispiel vorstellen, dass man danach noch mal lebt. Wie? Das Leben ist ein ewiger Leidensweg. Was glaubst du denn, wie es ist? Ich hoffe, das ist dann vorbei und ich muss das nicht nochmal machen. Auf keinen Fall, das möchte ich niemandem wünschen, auch meinen schlimmsten Feinden nicht. Das ist die schlimmste Strafe, die man haben kann, wenn einen der Körper dazu zwingt, Sachen zu ertragen. Ich finde es toll, dass du angerufen hast, Simon, dass wir haben reden können. Ich kann dir nicht helfen, das weißt du. Ja. Ich kann dir nur wünschen, dass du nicht so viel leiden musst und dass du einen friedlichen Tod hast. Das hoffe ich auch. Aber ich möchte dich jetzt auch nicht so alleine lassen nach unserem Gespräch und möchte gerne, dass meine Psychologin einfach als Mensch nochmal mit dir spricht. Ist das okay? Das ist in Ordnung. Gut. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Claudia ruft dich gleich nochmal an. Und meine Gedanken, meine Gefühle sind bei dir. Ich glaube, Tausende von Menschen sind bei dir jetzt in diesem Moment. Ich danke dir und auch den ganzen Zuhörern. Viel Kraft, mein Lieber. Das wünsche ich auch allen. Alles Gute und wir melden uns gleich. Ja. Tschüss. Ich bin vor. Ich bitte meine Regie mal kurz etwas Musik zu machen. Wir machen weiter mit Felix und Felix ist 28. Hallo Felix. Ja, hallo Felix. Guten Morgen Domian. Hallo Felix. Um was geht's? Du kannst jetzt noch weiter quatschen. Ja, natürlich. Okay. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar bei mir ist es wie folgt. Ich habe die letzten 2 Jahre auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet und wollte mal so ein bisschen darüber erzählen, wie das so ist. Was hast du auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet, genau? Ja, also ich komme aus der Medienbranche, also Film, Fernsehen, und habe dort als Kameramann gearbeitet. Und das war ganz interessant, weil ich war eigentlich nur auf der Suche nach einem Job, so international. Und da kam das rein zufällig. Und das wusste ich gar nicht, dass es das auf dem Kreuzfahrtschiff gibt. Und dann habe ich mich beworben und wurde genommen. Und was genau musstest du da machen auf dem Schiff dann als in deinem Job? Also es gab 2 Hauptaufgabengebiete. Das eine war so ein Dokumentarfilm von der Reise. Den haben wir quasi jede Reise neu gemacht für die ganzen Passagiere. Und dann hatten wir noch so Live-Shows an Bord. Die waren so, sag ich mal, so in Richtung TV Total. Also so viel Entertainment mit Gästen, Talk, Musik und allem drum und dran. Sänger waren, oftmals gehen da auch prominente Sänger mit auf Tour bei den großen. Genau, wir hatten auch immer wieder so Gastkünstler, also so Comedians oder so. Wer war zum Beispiel da? Kennen wir jemanden davon? Ja, der ist Chris Teil, heißt der. Das ist so, Der ist da so letzten Herbst ist der gerade so ein bisschen bekannter geworden. Aber ich muss sagen, ich kenne mich jetzt auch in dieser Comedy-Branche auch nicht so gut aus, dass ich jetzt sagen könnte, der und der ist besonders bekannt. Also, das war schon ein sehr großes Kreuzfahrtschiff. Ja, ja, ist auf jeden Fall. Passen schon einige. So an Passagieren so 2500 und an Crew so um die 600. So, wie war es jetzt in diesen 2 Jahren? Also es war aufregend, also sowohl positiv als auch negativ. Es passiert unheimlich viel. Also man arbeitet so im Schnitt 12 Stunden am Tag. Und das ist halt auch, also es ist körperlich belastend. Man ist halt auch die ganze Zeit, ist man ja auch irgendwie so ein Gastgeber für die Gäste und Ansprechpartner. Man muss natürlich auch. Okay, wobei du ja schon ein bisschen eher im Hintergrund dann warst als Kameramann. Nee, gar nicht. Nee. Also gar nicht. Also ich bin zum Beispiel mit auf Ausflüge gegangen, so Exkursionen an Land und habe die dann begleitet und da ist man dann an vorderster Front. Ja, das stimmt, dann bist du im engen Kontakt. Ich bin aber dann auch jemand, der auch, sage ich mal, sehr offensiv damit umgegangen ist und halt also sehr öffentlich. Es gab natürlich auch Kollegen, die haben sich zurückgehalten, aber ich war immer so, Leute, hier bin ich und ich filme eine Runde. In welcher Region seid ihr denn rumgeschippert? Also ich bin 4 Einsätze gefahren. Ich war zuerst auf den Kanaren und in Kap Verden. Dann war ich später im westlichen Mittelmeer, also so Spanien, Marokko, Frankreich, Italien. Dann war ich im 3. Einsatz in der Karibik. Das war natürlich sehr schön. Und in meinem letzten Einsatz war ich in Nordamerika, also Kanada und Montreal. Kanada und USA, sorry. Und bin dann nochmal zum Ende runter in die Karibik. Und, Du jetzt so die ganze Zeit Revue passieren lässt, was hat dir eigentlich nicht so gut gefallen? Nicht gefallen, sage ich mal, hat mir fehlende Wertschätzung für das, was ich tue. Das war etwas, das lag dann aber an deinen Vorgesetzten und nicht an der Tatsache, dass du auf einem Schiff warst. Nee, ja, das ist mehr so eine Arbeitgebersache. Genau, also, hätte dir woanders auch passieren können. Das kann natürlich überall passieren. Ansonsten ist es natürlich, was bei mir ein Problem war, dass ich halt leicht seekrank wurde. Oh je. Und gerade in meinem letzten Einsatz war es oft raue See und das hat dann auch war auch einer der Gründe, warum ich dann halt gesagt habe, das ist ja interessant. Ich hätte jetzt gedacht, spätestens nach einer gewissen Zeit hat man sich daran gewöhnt, aber du hast sogar bei deinem letzten Einsatz warst du dann auch wieder krank. Das ist so unterschiedlich, weißt du? Es gibt Leute, die spüren zwar, dass sich das Schiff bewegt, aber dem macht das nichts aus. Und dann gibt's halt welche, die gewöhnen sich dran. Ich meine, ich bin auch ein bisschen dann abgehärtet irgendwann an einem gewissen Zeitpunkt gewesen, aber da war es halt wirklich so, wenn das Schiff halt so vorne auf und ab stampft, bei gewissen Windstärken, das ist nicht so schön. Insgesamt warst du 2 Jahre unterwegs. Genau, mit Pausen. Mit Pausen. Wie lange war das längste Stück, wo du auf See warst? 4,5 Monate war ich da. Wie ist das, wenn man, ich habe das noch nie erlebt, sowas, wenn man so lange auf See ist? Gut, es gab Landgänge wahrscheinlich, ne? Es gab Landgänge. Entweder bin ich halt beruflich aus oder halt dann privat. Wenn man privat ist, dann ja so 2-3 Stunden oder so und dann muss man halt wieder aufs Schiff zurück, sich für die Arbeit vorbereiten und dann geht's wieder weiter. Ich hab sowas noch nie gemacht und werde es auch nie machen, weil mir das sehr unangenehm erscheint, auf so einem Schiff mit so ein paar tausend Leuten beengt zusammen zu sein und da diese Animation mitmachen zu müssen und mich nicht bewegen zu können, keine Freiheit zu haben, keine einsamen Ecken zu haben, eingesperrt zu sein letztendlich auf diesem Schiff und mich da amüsieren zu lassen, wäre nicht mein Ding. Ja, also meins wäre es auch nicht, wenn ich jetzt... Ach, privat würdest du es auch nicht machen? Also ich habe es mal ausprobiert, weil ich mal von der anderen Seite sehen wollte. So, dann kann man halt die andere Perspektive haben, aber ist auch nicht meine Art von Urlaub, absolut nicht. Also dennoch, was würdest du sagen? Du hast ja viel Erfahrung. Was ist für dich, zumindest für dich in der Rolle, in der du da warst, das Highlight gewesen in der Zeit? Das Tollste? Die Leute, die ich kennengelernt habe und die Länder, die ich gesehen habe. Also was ich sagen muss, ist wirklich, also es arbeiten ja aus ganz verschiedenen Nationen, sind die Leute da, aus Asien, aus Europa, aus Amerika ja. Und so. Und dann ist das so ein... Sehr global. Also da vermischen sich so viele Kulturen. Stimmt. Aber es ist so friedlich. Und es ist so ein Zusammenhalt. Und das war echt schön. Und wenn man dann... was halt total interessant ist, da ist vielleicht oben auf dem Pooldeck ist eine Party für die Gäste, aber wenn die Crew mal feiert, dann ist das gerät das immer voll aus den Fugen, also im guten Sinne. Im guten Sinne, ja. Ja, total. Da, also, war das eigentlich noch nie so, ich habe noch nie so Partys erlebt wie halt auf dem Schiff. Waren das sehr exklusive Schiffe oder eher so normal? Normal. Normal. Mhm. Normal. Also, ja. Ich höre daraus, das war so eine ganz interessante und gute Zeit, hast gute Erfahrungen gemacht, aber privat würdest du keine Kreuzfahrt buchen? Nö. Also wie gesagt, ich habe es einmal gemacht, aber ich würde es nicht nochmal machen. Habe ich jetzt keine Motivation für. Felix, danke, dass du uns ein bisschen davon erzählt hast. Ja, sehr gerne. Ich habe noch eine Bitte. Ja. Und zwar, ihr habt in den letzten Jahren immer ungefähr einmal im Jahr so Thema übernatürlich oder irgendwie so... Mhm. So Mächte oder was auch immer. Ich habe das immer sehr genossen, die ganzen Geschichten. Da wollte ich fragen, ob es vielleicht in diesem Jahr, in dem letzten Jahr auch noch mal eine geben ja, könnte. Ja, also da diese Sendungen immer sehr erfolgreich sind und ich die auch sehr gerne mache, weil ich die Geschichten auch interessant finde, denke ich, dass wir im Herbst auf jeden Fall noch mal so eine übersinnliche Sendung machen werden. Wunderbar, da freue ich mich sehr drauf. Felix, danke für deinen Anruf und alles Gute. Ja, ebenso. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao. Und um 1.36 Uhr, 37 geht's weiter mit Rosita. Rosita ist 54. Guten Morgen, Rosita. Guten Morgen, Domian. Rosita, schön, dass du da bist. Ich habe das Thema von gestern, weil ich bin gestern nicht mehr rangekommen, weil ja zu viel los war bei euch. Ja. Es geht um das Thema Leben ohne Sex. Ja. Betrifft dich das? Wie bitte? Betrifft dich das? Ja, schon seit 3 Jahren. Wir hatten beide schon mal telefoniert, ist aber schon so ein Jahr her. Und ich habe jetzt noch mehr zugenommen. Wie schwer bist du mittlerweile? Bei 1,68, nur 110. 1,68 groß und 110 Kilo. Ja. Und und der Mann, mit dem ich zusammen bin, der mag mich. Wir mögen uns beide. Ja, aber es passiert nichts. Habe ich den Mann zufällig gerade im Hintergrund ein bisschen gehört? Ja, ist im Wohnzimmer, ich bin in der Küche. Aber ist es okay, dass du anrufst, der ist nicht böse? Ja, alles okay. Okay. Glaubst du, dass es daran liegt, dass ihr keinen Sex habt, weil du so übergewichtig bist? Ja. Weil er steht auf der Schranke. Ach du je. Wie lange seid ihr ein Paar? 3 Jahre fast. Aber du warst ja auch nicht rank und schlank, als ihr euch kennengelernt. Da hatte ich 20 Kilo weniger. Ja gut, aber eine Bodenstange warst du auch nicht. Nee, ich war aber nicht dick. Ich war, sag ich mal, so also normal. Naja, wenn du 90 Kilo gewogen hast und 1,68. Ja, das sah bei mir aber gut aus. Ja, ich glaube das schon, aber ich meine, ja, klar, glaube ich das, auf jeden Fall. Das hat sich gleichmäßig verteilt. Ich hatte da eine Größe von, von 42. Ich dachte, dass er so wirklich auf so Knochengerüste steht. Fast, sag ich mal, denke ich mal. Weil seine Ex-Freundin Ex-Frau mit der zusammen war, die ist auch ziemlich dünn. Warum hast du denn jetzt in den letzten 3 Jahren so zugelegt? Ja, denke mal, weil ich ein bisschen zu viel trinke. Alkohol? Wein. Alkohol? Mhm. So viel, dass ich mir Sorgen machen muss? Ich bin halt schon in ärztlicher Behandlung. Ah, also sprechen wir es aus, du bist Alkoholikerin. Wenn man so ist, ja, würde ich mal sagen, ja. Wie viel trinkst du denn am Tag? Also eine Flasche Wein bestimmt. Ja, ausschließlich Wein oder auch härtere Sachen? Nee, nur Wein. Wein. Aber das habe ich auch schon getrunken, bevor ich mit ihm zusammen war. Aber das hat jetzt zugenommen. Durch den Frust, denke ich auch mal. Wegen des sexuellen Frust. Ja, ja. Also hat sich das so quasi hochgeschaukelt, das Ganze. Ja, ja, genau. Bevor du ihn kennengelernt hast, wie lange hast du denn da schon getrunken? Oh, eigentlich trinken tue ich schon immer. Ui. Dann ist das, ja, ist das eigentlich, Rosita, das Hauptproblem, was gelöst werden muss, erstmal. Sage ich jetzt mal so spontan, wie du mir das so erzählst. Da hilft auch keine Diät und so und gar nichts. Du brauchst, musst von dem Alkohol weg zunächst. Na, ich hatte, wo ich den anderen Partner hatte, ich war ja 23 Jahre verheiratet. Und dann hatte ich mich neu verliebt. Und in der Zeit, wo ich mit dem Partner zusammen war, 2 Jahre, habe ich gar nicht getrunken. Mhm. Was sagt denn jetzt dein jetziger Partner zu der jetzigen Situation? Du trinkst und du bist ihm zu dick. Was sagt er dazu? Dass ich abnehmen soll. Ja, gut, kann man so sagen. Ist er denn schon ein bisschen sauer auf dich und gibt es Spannungen zwischen euch deshalb? Nö. Wie weit geht denn eure Körperlichkeit? Also Sex ist... gibt es nicht zwischen euch? Was macht ihr denn noch miteinander, körperlich? Gar nichts. Gar nichts. Kein Petting? Nee. Kein Streicheln? Nee, also ganz, ganz selten. Küsst ihr euch? Ja, zum Gute Nacht, ja. Ja, ein Küsschen auf die Wange so. Nee, auf den Mund mal. Na gut, aber keinen Zungenkuss. Nein. Nee, das nicht. Und kuscheln im Bett? Nein, auch nicht. Auch nicht. Aber eher ich würde sagen, er ist auch sehr, er ist auch so ein Typ wie ich, jetzt so vom Geistigen her. Wir verstehen uns ja sehr gut. Manchmal denke ich schon, wir sind Bruder und Schwester. Also euer Leben funktioniert schon gut, abgesehen von dieser Problematik. Ja, ja, klar. Und ihr, würdest du soweit, du sagst schon, dass ihr euch liebt. Ja, Liebe. Ja. Keine Ahnung, also ich mag ihn. Ich habe ihn gerne, sehr gerne. Und er mich ja auch. War das von Anfang an so, dass der Sex nicht richtig stimmte? Ja. Wir hatten ja auch noch nie. Ach, er hatte überhaupt gar keinen Sex? Nee. Na, ich dachte am Anfang, weil du ja noch nicht so dick warst, dass er dann schon Lust hatte. Ja, nein, wir hatten einmal versucht, aber hat nicht geklappt. Ja, Rosita, das erklär mir jetzt mal. Als ihr zusammenkamt, warst du noch nicht so dick. Ja. Warum dann da kein Sex? Dann da war ich schon nicht so ein Typ. Ja, aber warum kommt ihr denn, seid ihr überhaupt zusammengekommen? Weil ich ihn eigentlich, sag ich mal, hinterhergelaufen bin. Aber dann müsste ich jetzt ihn fragen, warum er sich dann auf die Beziehung eingelassen hat. Na, weil er mich so vom Typ her sehr mag und dort noch nicht hatte. Ja, das ist ja auch alles toll, ihr könntet ja super Freunde sein, aber... Ich will das aber nicht. Das willst du nicht. Will ich nur Freund sein? Nee, will ich nicht. Ja, aber guck mal, er hat auch ganz andere Bedürfnisse. Er sehnt sich wahrscheinlich nach einer einer dünnen Frau. Und wie alt ist er? Na, so alt wie ich. Okay. Und würde ja gerne auch mal Sex mit einer Frau wahrscheinlich wieder haben. Na klar. Weil er guckt sich ja auch Pornos an. Bist du sicher, dass er nicht fremd geht? Nee, weil wir meistens nur zusammen sind. Ach so. Also ist es eigentlich eine unglückliche Verknüpfung, ihr beiden, finde ich. Ja, natürlich. Das ist für dich nicht gut und für ihn ist es auch nicht gut. Ich weiß. Wenn wir jetzt mal, lass uns mal ganz verrückt spinnen. Wenn du jetzt extrem abnehmen würdest, sagen wir mal 50 Kilo runter. Ja. Könntest du dir vorstellen, dass er dann auf dich steht? Sag ich mal ja. Und würdest du auf ihn auch stehen? Ja. Also du findest ihn schon sexy? Also von mir aus könnte ich jeden Tag mit ihm Sex haben. Also ich finde es irre, dass er das so macht. Finde ich verrückt. Ja, vor allen Dingen, er hat mir jetzt auch vor ein paar Tagen ein Boxspringbett gekauft von 599 Euro. Und welcher Mann macht denn sowas? Und will mir noch ein Fahrrad kaufen und... Und da fehlt ja nur was in eurer Beziehung. Für ihn Na fehlt klar, was ich leide, und für ich dich. Leide sehr darunter. So, und er leidet auch darunter. Ihr leidet aus verschiedenen Gründen leidet ihr darunter. Und aufgrund dessen, dass da was fehlt, gibt es keine Spannung und Stress zwischen euch? Nee. Das ist ja irre. Rosita, aber ich muss doch mal auf das andere Thema zurückkommen. Du musst Was heißt, du bist in medizinischer Behandlung, was heißt das? Also meine Hausärztin weiß darüber Bescheid. Ja gut, das heißt, das reicht ja noch nicht, wenn die Bescheid weiß, wenn du jeden Tag weiter trinkst. Ja. Was sagt denn die Hausärztin? Ja, dass es nicht okay ist. Ja, gut, das wissen wir ja auch. Da brauchen wir keine Hausärztin für. Stimmt. Hast du denn mal ernsthaft, jetzt komm mal ganz im Ernst jetzt, hast du mal ernsthaft darüber nachgedacht, in eine Klinik zu gehen? Habe ich schon öfters, ja. Weil ich habe auch Angst davor. Warum? Weil ich auch nicht möchte, dass andere das so erfahren. So, auch wenn sie zwar wissen, dass ich mal was trinke, aber nicht damit die jetzt wissen, ich war in der Klinik und ich habe auch zu ihr gesagt, ich möchte nicht, dass sozusagen der Arbeitgeber oder Jobcenter Bescheid weiß, das will ich halt nicht. Musst ja auch nicht. Du musst ja nicht sagen, weswegen du in die Klinik gehst. Das kann man ja ein bisschen drehen, so, dass man den Grund gar nicht sagt. Ja. Also da ist mir doch schon irgendwie ein bisschen peinlich. Ja, aber egal. Aber da muss es einen Weg geben, dass du nach außen hin, dass die das gar nicht genau wissen. Und in der Klinik ist es ja egal. Da sind ja ausschließlich Leute, die alle ein Problem haben. Da muss man sich ja nicht schämen. Mhm. Mensch, Rosita, du bist 54 Jahre, du machst dein Leben so kaputt. Ich weiß. Mensch, du wirst immer dicker, das geht auf die Gesundheit. Du trinkst Alkohol, das geht auf die Gesundheit. Da mit deinem Freund klappt das nicht hinten und vorne nicht so richtig, zumindest was die Thematik anbelangt. Unternimm doch was. Die Jahre, die du jetzt vergeudest und deiner Gesundheit schadest, die sind weg, die kommen nie wieder. Ich weiß. Tritt dich mal in den Hintermann. Lass dich ordentlich beraten von einem Arzt und dann fädel sowas ein. Wie gesagt, du kannst nur gewinnen. Und wenn es dir zu blöd in der Klinik ist, kannst du immer noch gehen. Tja, wo ich schlanker war, da habe ich mich schon wohl gefühlt. Na klar. Rosita, meine nette Psychologin wird dich jetzt beraten. Keine Sorge, die wird dich nicht zuquatschen und dich irgendwie missionieren wollen. Die berät dich. Die gibt dir einfach mal ein paar Adressen an die Hand. Die sagt dir auch, wie man das macht und so weiter. Und dann überlegst du es mal. Schlaf mal eine Nacht drüber und dann guck mal, ob du morgen nicht den Schritt machst. Oder die nächsten Tagen. Okay. Ja? Liebe Rosita, dann bitte ich dich aufzulegen. Claudia ruft dich an und ich wünsche dir und auch deinem Partner alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch und vielen Dank, ja? Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Uwe ist hier, Uwe ist 50. Guten Morgen, Uwe. Ja, hallo, grüß dich. Hallo, Uwe. So, es geht um folgendes Thema und zwar vor 7 Wochen jetzt so ziemlich genau hatte ich, also erste Vorgeschichte, ich lebe seit 13 Jahren in einer Dreier-Männer-Beziehung zusammen. In einer Dreier-Männer-Beziehung? In einer Dreier-Männer-Beziehung. Ach, also eine schwule Beziehung. Schwule Beziehung, genau. Drei Männer. Die sich lieben. Genau. Das ist ja eine tolle Sache. Seit 13 Jahren schon? Seit 13 Jahren schon, ja. Wie alt seid ihr, Jungs? Ich bin 50, ja. Einer 54, der andere ist 56. Das ist ja verrückt. Und ihr wohnt auch in einer Wohnung? Wir wohnen in einer Wohnung, ja. Und da gibt es keine Eifersüchteleien? Da gibt es keine Eifersüchteleien. Und wenn zweimal was machen, ist der dritte nicht dann neidisch? Nein. Aus dem Alter sind wir raus. Wie groß ist euer Ehebett? 3x2 Meter. Das habt ihr euch extra bauen lassen, was? Das haben wir uns extra bauen Wirklich? Lassen, ja. Ja. Ja, wir haben eine Altbauwohnung, 4 Meter hohe Decken und das Bett ist so auf, sag ich mal, auf halber Höhe. Weißt du, Uwe, ich bin ja ganz begeistert von so ungewöhnlichen Konstellationen. Die gibt's so selten und da spricht man auch so selten drüber. Man kennt immer nur das Pärchen, entweder schwule Pärchen, das Heteropärchen oder lesbischen Pärchen, aber so Dreier-Sachen ist ganz selten. Wie seid ihr denn zueinander gekommen? Wie hat sich das denn gefügt damals? Es hat sich relativ einfach gefügt. Wie heißt ja einfach? Also ich war mit einem schon 10 Jahre, also jetzt seit 23 Jahren zusammen, mit einem Partner. Ach so. Und den anderen haben wir dann per Zufall übers Internet kennengelernt. Das war erst eine Freundschaft am Anfang. Und dann hat sich daraus eben sich Besuche hin und her mehr entwickelt. Aber das ist ja noch kurioser. Ihr wart ja schon ein eingefahrenes Paar. Ja. Und dann kommt jemand Neues hinzu. Ja, es hat dann irgendwie geklappt. Irgendwie hat es gefunkt und hat gepasst. Und der Neue hat sich dann auch in euch beide gleichermaßen verliebt. Ja. Das ist ja verrückt. Aber du wolltest mir wahrscheinlich noch was anderes erzählen. Ja, genau. Das ist jetzt erstmal so die kleine Nebengeschichte, okay. Die Vorgeschichte sozusagen. Mhm. Die Hauptgeschichte ist eigentlich die, vor 7 Wochen hatte einer der Partner einen schweren Herzinfarkt, aber richtig schwer, ist dann in der Küche beim Wäscheauffallen umgefallen und wurde dann 3-mal wiederbelebt, ist dann auch wieder beigekommen und liegt seitdem in einer Wachkoma. War erst im künstlichen Koma eine Zeit lang, ein paar Tage, und ist dann wieder da rausgeholt worden, liegt seitdem in einer Art Wachkoma, ist im Moment in der Frührehabilitation, Klinik, und da versuchen sie wach zu kriegen. Ist das der Partner, mit dem du schon ganz lange zusammen bist, oder der neue? Ja, der Partner. Nee, ist der Partner, mit dem ich schon ganz lange zusammen bin. Ja. Und das passiert auch gleich umgefallen halt, und jetzt versuchen wir jetzt wieder wach zu kriegen. Klingt sehr dramatisch. Ist auch dramatisch, weil ich weiß, er reagiert zwar und fixiert zwar und kann auch mittlerweile die Hand greifen. Mhm. Was aber jetzt wirklich da ankommt und da noch ist, das kann keiner sagen, weiß keiner. Und man kann auch nicht prognostizieren, ob er wieder relativ normal auf den Damm kommt? Also die Ärzte haben prognostiziert, er wird ein Schwerstpflegefall bleiben. Mhm. Seine Werte sind nicht besonders gut, aber auch nicht so schlecht, was immer das heißen mag. Also da zuckt man als Angehöriger erstmal zusammen, wenn der Arzt sagt, er wird ein Schwerstpflegefall bleiben. Ja. Heißt das für euch, seid ihr bereit, ihn dann zu euch wieder in die Wohnung zu holen? In die Wohnung klappt definitiv nicht, weil aufgrund der Möglichkeit, man will ihm ja auch ein bisschen Anreiz bieten, dass er was sieht und sowas. Mhm. Und das geht natürlich in der Wohnung nicht. Da gibt's aber hier in der Nähe ein Pflegeheim für Wachkoma-Patienten, die sich sehr bemühen und sehr kümmern. Mhm. Also dann, und das ist auch direkt so 10 Minuten U-Bahn-Weg entfernt, also kann ich jeden Tag hin, das ist also gar kein Problem, also können wir jeden Tag hinfahren. Das nächste, was dann passiert ist, ich bin heute da gewesen in der Klinik, wo er liegt, 70 Kilometer entfernt ist ungefähr, mit dem Zug dahin gefahren, auf dem Rückweg ruft mich der andere Partner an, er muss ins Krankenhaus, Verdacht auf ein Vor- Schlaganfall. Ach, lieber Gott. Das kommt aber alles zusammen. Ja, klar. Irgendwie ganz, ganz, ganz blöde. Er ist in die Klinik gegangen? Ist in die Klinik gegangen, natürlich, klar, zum Untersuchen. Bleibt jetzt erstmal da zur Überwachung und für die Untersuchung bleibt er da, ganz klar. Und um zu gucken, was da ist. Und gibt es schon Ergebnisse? Die ersten Ergebnisse, die es gibt, die haben erstmal nichts gefunden von den Symptomen her. Jetzt wird morgen noch ein Ultraschall von den Halsschlagadern gemacht und ein EEG gemacht. Ja, dann soll noch ein Langzeit-EKG und ein Langzeit-Blutdruck gemacht werden. Okay. Aber das können wir auch, wenn das gut geht, alles gut ist, zu Hause machen. Das klingt ja schon beruhigend. Das ist dann. Ja, das ist dann schon eher, ja. Aber, der aber da erste, kann ich mir vorstellen, dass du den zweiten Schreck gekriegt hast. Ja, genau. Ja, klar. Ja, ja. Der, und vor allen Dingen war ich gerade auf dem Rückweg und der Tag für den anderen, für Frank heißt er, war dann heute auch nicht so dolle. Der Schwerstkranke, der im Wachkoma liegt. Ja, war auch nicht so dolle, weil gut, er saß heute den ganzen Tag im Stuhl und hat sich hingesetzt, damit er was anderes mal wahrnimmt, hat sehr gut reagiert, ist aber auch sehr anstrengend alles für ihn. Glaubst du, dass er in irgendeiner Form dich erkennt? Ja. Das schon. Ja, also er reagiert auf mich. Also er reagiert auf mich stärker als auf die Pfleger. Also wie ist denn das für dich? Ich gehe mir davon aus, dass zwei von euch nicht verheiratet sind. Nee, wir sind gar nicht. Wir dachten, wir wollten es erst, wenn nicht alle drei miteinander verheiratet sein können, dann lassen wir es bleiben. Ja, das geht leider noch nicht in Deutschland, das drei. Aber wie ist das? Nimmt man dich und euch dann ernst und gibt auch Auskunft, wenn ihr da als zwei Männer auftaucht? Ja, wir sind auch Betreuer auch von ihm. Achso, das wurde vorher schriftlich festgelegt. Das haben wir jetzt am Gericht gemacht und das Gericht hat da keine Probleme gesehen. Das ist sehr gut. Weil erklär mal einem Arzt eure Konstellation. Ja, das ist unsere Hausärztin, die hat damit gar kein Problem und bei der sind wir schon jetzt lange in Behandlung. Ja, gut, wenn ihr euch wir sind alle drei HIV-positiv, von daher ja. Mensch, Uwe, da kann man ja nur die Daumen drücken, aber Mich schockiert so ein bisschen, dass er wahrscheinlich nicht mehr richtig gesund wird, dein Freund. Ja. Wie ist denn das für dich und für euch, dass... Das ist sehr schwer, vor allen Dingen, wenn wir da... Schwer ist es natürlich auch, wenn wir da hinfahren und ihn da so liegen sehen. Ja, natürlich. Na klar. Und dann liegt er halt sehr apathisch. Mhm. Fixiert zwar zwischendurch bis jetzt Augen wenn, aber nicht besonders lange, weil da die Konzentration wohl fehlt. Aber nochmal die Frage, habt ihr denn nicht doch mal darüber nachgedacht, ob es für ihn vielleicht doch tröstlicher wäre, wenn er bei euch wohnen könnte? Ja, natürlich wäre es tröstlicher, aber das muss natürlich auch technisch machbar sein. Ja, natürlich, ja klar. Und ja. Das ist in dieser Wohnung technisch nicht machbar. Wir denken natürlich darüber nach, so auf lange Sicht irgendwie was anderes zu nehmen, wo auch ebenerdig und so weiter und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich erstmal geht es um Geld. Ja, klar. Und jetzt muss auch mal dein anderer Freund auch mal wieder erst richtig auf den Damm kommen, nicht, dass der auch noch krank wird. Genau, das auch, ja. Uwe, also ich drücke natürlich von Herzen deinen Freund die Daumen, dass es sich doch besser entwickelt als jetzt vorher gesehen. Wir hoffen, dass da geistig, dass da alles erstmal... Genau. Dass da alles gut geht noch. Genau. Mit den anderen Fähigkeiten, ja, da können wir mit leben. Mhm. Also das ist so... Das kleine Problem, die eine Angst ist natürlich, die wir haben, ist, was ist, wenn er geistig dabei kommt und realisiert, dass er in dieser Lage ist. Dann hoffen wir das Beste. Dann denkt, weil ich glaube, das wollte er wahrscheinlich nicht. Ja. Ich drücke euch die Daumen, ich drücke ihm die Daumen, Uwe. Alles Gute euch, danke. Euch dreien. Auf Wiederhören. Tschüss. Jo, tschüss. So, das habe ich den Klaus-Jürgen noch hier. Klaus-Jürgen, 72. Guten Morgen, Klaus-Jürgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Klaus-Jürgen. Wir haben nicht mehr so viel lange Zeit. Entschuldige, ja, bitte. Ja, ich sehe es schon. Legen wir los. Ganz kurz, es geht um den ersten oder die erste Anruferin, wo die Tochter am Aneurysma gestorben ist. Ja. Ich habe wie ich 60 war, habe ich in der Illustrierten gelesen, die Leute sollen sich ab 60 auf ein Aneurysma untersuchen lassen. Ich habe also mittlerweile zwei Bekannte, die dann gestorben sind. Mhm. Und ich bin dann auch gleich zum Arzt und hatte wirklich ein Aneurysma in Größe von 2,5 Zentimeter. Wie kann man das untersuchen lassen? Wie geht das? Per Ultraschall. Ultraschall. Ja. Das geht ganz einfach mit Ultraschall. Ganz einfach mit Ultraschall. Man es gibt muss also nicht drei in die Arten von Aneurysmen. Das ist die im Bauchraum, im Brustraum und im Kopf. Mhm. Und also man hat die bei mir im Bauchraum festgestellt, 2,5 Zentimeter groß. Mhm. Und innerhalb von 12 Jahren hat sich das auf 5,1 Zentimeter vergrößert. Und ab 5 Zentimeter wird es lebensbedrohlich, muss man operiert werden. Das heißt also, ich habe mich letztes Jahr im Juli operieren lassen und es ist bei mir wieder alles in Ordnung. Und hättest du das nicht so genau beobachtet und von vornherein schon gesehen? Und gelesen, genau. Dann wärst du wahrscheinlich verstorben schon. Genau. Und das ist das, was ich eigentlich auch den Zuhörern mache. Sagen wollte, sie sollen zum Arzt gehen, sollen sie einen Ultraschall machen lassen auf ein Aneurysma. Bist du zufällig informiert, ob die Krankenkassen das so prophylaktisch bezahlen? Ja, die machen bezahlen das. Ah, ab einem bestimmten Alter? Nee, ich meine, die Dame, die da verstorben ist, war ja auch 48, glaube ich. Gell? Nee, ich meine, die Vorsorgeuntersuchung. Das ist keine Vorsorgeuntersuchung. Das ist einfach nur, man geht zum Hausarzt. Ja. Der ein Ultraschallgerät unter Umständen hat und sagt, man will sich untersuchen lassen auf ein Aneurysma. Und lässt du das jetzt weiterhin regelmäßig bei dir untersuchen? Ja, ich muss jetzt so vierteljährlich zur Untersuchung, damit das Implantat, was ich drin habe, dass sich das nicht verschiebt oder kaputt geht. Und dieser chirurgische Eingriff, der war im Bauchraum, sagst du? Der war im Bauchraum, das sind zwei kleine Schnitte in der Leiste, eine rechts, eine links. Ja. Dann kommt, um das jetzt mal ganz primitiv auszudrücken, kommen Stäbchen rein und dann wird das ausgeschäumt und die Naht zugemacht, fertig. Und also, das wird jetzt regelmäßig untersucht, damit da nichts passieren kann. Ich danke dir sehr, Klaus-Jürgen, dass du angerufen hast und dass du das alles noch so sagen konntest. Das ist ein guter Tipp, das werden sicher viele Zuschauer und Zuhörer aufnehmen und ihren Arzt darauf aufmerksam machen. Ja, hoffentlich machen sie es auch. Ja. Vielen, vielen Dank, Klaus-Jürgen, und ja, alles Gute. Ja, tschüss. Wünsche ich dir auch. Ciao. Dankeschön, tschüss. Ja. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Dennis Eickmeier. Morgen, Freitag, sind wir natürlich auch hier. Ein Uhr Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen, morgen auch wieder mit einer freien Ausgabe. Und ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.